Schlüssel ist ein Lächeln. Tritt ein, mein Herz fängt schon an zu hecheln. Ich bin die Melodie, die alle Wunden heilt. Ich bin der Reim, der den ganzen Scheiß zusammenhält. Du musst